Amerika. 17. Warum bekämpft uns Amerika? Der jüdisch-amerikanische Plutokrat sieht sich durch den Nationalsozialismus in seinem kapitalistischen Wirtschafts- und Ausbeutungssystem bedroht. Außerdem glaubt auch der Durchschnittsamerikaner in seiner puritanischen Weltanschauung an eine gottgewollte Ausdehnung der Herrschaft der USA über alle Völker. Im Übrigen ist wiederum der Jude der Hauptkriegstreiber. Mit unserem Austritt aus dem Völkerbund waren die Kapitalsanlagen der Ausbeuter und Aktionäre in England und Amerika bedroht. Ein politisch starkes und wirtschaftlich selbstständiges Deutschland musste den amerikanischen Markt stark schmälern. Den Juden war außerdem ein autarkes Deutschland und mit ihm auch ein wirtschaftlich selbstständiges Europa mit seiner sozialistischen Lösung der Arbeitslosigkeit dauernd ein lebendiger Vorwurf und barg die Gefahr, ihre eigene kapitalistische Gesellschaftsordnung nur durch das Vorhandensein einer besseren sozialistischen Lebensform eines Tages in ihrem Zusammenbruch zu beschleunigen. Das ist der wahre Grund ihrer Kriegserklärung. Amerika erhofft sich in seinem durch die puritanische Weltanschauung sanktionierten imperialistischen Bestrebungen eine Ausdehnung seiner Herrschaft über fast alle Völker, was gleichbedeutend ist mit Weltherrschaft. Auch England soll amerikanischer Vasall werden. Im Übrigen überdeckt sich der puritanisch-amerikanische Imperialismus wie der englische Weltherrschaftsgedanke und der panslawistische Expansionsdrang mit dem jüdischen Weltherrschaftsstreben. Roosevelt, der sich als Vollstrecker der amerikanischen Expansionspolitik fühlt, ist in Wirklichkeit der Willensvollstrecker des Weltjudentums. Roosevelt ist Hochgrad-Freimaurer. Außerdem sagt der politische Werdegang Roosevelt alles. Als sich Roosevelt um den Gouverneursposten des Staates New York bewarb, konnte er ihn selbstverständlich nur mit Hilfe der Juden erringen. Diese Unterstützung der Juden blieb Roosevelt in seiner ganzen weiteren Laufbahn. Als er für die Präsidentschaft kandidierte, war das jüdische Kapital, weil es seine Chance erkannte, die stärkste Macht, die ihn unterstützte. Auf dieser dreifachen Grundlage, der jüdischen Unterstützung bei den Wahlen, seinen jüdischen Freunden und seiner überlieferten judenfreundlichen Geistes- und Seelenhaltung, die auch blutlich begründet sein mag, beruht die grundsätzlich pro-jüdische Politik des Präsidenten. Roosevelt glaubt, das amerikanische Volk mit Hilfe des Judentums in eine Weltherrschaft führen zu können. Er wird die Geister, die er rief, nicht mehr bannen können. Die Zukunft wird es erweisen, dass Roosevelt sein Volk und mit ihm ganz Amerika in ein Zeitalter des erbärmlichsten Niederganges und des jüdisch-bolschewistischen Chaos hineinführte. 18. Welche Triebkräfte stehen hinter der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung der USA? Der von England übernommene Puritanismus und Liberalismus. Die Besitznahme des Gebietes der USA durch die Engländer, die vom englischen Mutterlande ausgewandert waren, ging außerordentlich schnell und ohne sonderliche Rücksicht auf die Eingeborenen und die übrigen schon nach Amerika eingewanderten Europäer wie Spanier, Holländer und Franzosen vor sich. Mit den Engländern sprang auch die Gedankenwelt des Puritanismus auf Amerika über. Wie in England, so feierte die puritanische Geisteshaltung auch bei der Entstehung der amerikanischen Hochfinanz einen großen Triumph. Auch in der USA wurde die Ansammlung von Reichtümern als Zeichen der besonderen Gnade und des Wohlgefallen Gottes betrachtet. Nordamerika war für den Puritanismus der denkbar günstigste Nährboden. Das Land war voll von reichen Schätzen, die die erwerbsgierigen Puritaner mit Energie gleich zu heben begannen. Jeder Spatenstich, jedes handwerkliche und industrielle Bemühen belohnte den US-Amerikaner in einem Maße, dass ihm Nordamerika gemessen an den engen Verhältnissen Europas als ein Land von unbegrenzten Möglichkeiten erschien. Die ungehemmte und unbegrenzte Aufstiegsmöglichkeit des Tüchtigen trat ganz offensichtlich zutage und prägte bei Millionen von Amerikanern den Glauben an einen von der Vorsehung diktierten, also schicksalhaften Glücks- und Erfolgsweg. Manifest Destiny wurde zum Begriff dieses gottgewollten Aufstiegs Amerikas und wurde zu dem Mythos, der den Amerikaner beherrscht bis auf den heutigen Tag. Dank seiner puritanischen Haltung betrachtete sich der erfolgreiche Amerikaner als den von Gott auserwählten, sein Amerika als God's own country, Gottes eigenes Land. Aber auch politisch wuchsen die USA mühelos, jedenfalls ohne großen Einsatz. Das Anwachsen der politischen Macht wurde fast ausschließlich durch die innereuropäischen Verwicklungen ermöglicht. Die Staaten erreichten ihre Unabhängigkeit mit französischer und spanischer Hilfe und erstritten sie nicht zuletzt mit deutschem Blut. Ohne den preußischen General Friedrich Wilhelm von Steuben, den Organisator und Erzieher der nordamerikanischen Armee und die starke Beteiligung der Deutschen an den Kämpfen, hätte Washington die Unabhängigkeit Nordamerikas niemals erkämpfen können. Die deutschen Generale Herrchheimer, von Kalb, Peter Mühlenberg führten die amerikanischen Truppen zum Sieg. Unter den amerikanischen Offizieren befanden sich 9 deutsche Generalmajore. In New York standen allein 10 Regimenter Deutsche, in Ohio 11 Regimenter, in Missouri war jeder zweite Soldat ein Deutscher. Auch die spätere Geschichte der USA ist das Hohelied der Deutschen. Im 19. Jahrhundert konnten die Staaten, die in den großen Weiten ihres Kontinents eine nicht zu überbietende Bewegungsfreiheit hatten, ihrem Imperialismus die Zügel schießen lassen, weil Europa schweren politischen Auseinandersetzungen ausgesetzt war. Europas Not wurde Amerikas Nutzen. Der imperialistische Gedanke, das Weltherrschaftsstreben im Namen Gottes und der rein wirtschaftliche Erfolgsglaube unter dem Segen Gottes konnten sich somit ungehemmt entwickeln. Auf diese puritanisch-materialistische Geisteshaltung traf der jüdische Liberalismus. Seine Lehre von der Menschheitsverbrüderung gab ein willkommenes Mittel zur Bemäntelung des immer unersättlicher werdenden Imperialismus. So kam es, dass die sonderbare Mischung von Weltfriedensplänen und einer mit widerlicher christlicher Verbrämung propagierten Welteroberung geradezu das Kennzeichen der USA-Politik wurden. Daran konnte die Monroe-Doktrin nichts ändern. Die Nichteinmischung in europäische Angelegenheiten hatte nur so lange Gültigkeit, als die USA noch nicht die Macht hatte, sich über den eigenen Kontinent hinaus festzulegen. Andererseits führte das individualistisch-materialistische Ideengut des Liberalismus dazu, dass der Sinn des Lebens überhaupt nur noch im Anhäufen von materiellen Gütern erblickt wurde. So brachte der Liberalismus bei seinem Zusammentreffen mit der puritanischen Lebensform eine unheilvolle Ergänzung des amerikanischen Lebens nach der oberflächlichen, materiellen Seite hin. Dazu kam, dass es in den Staaten keine Kräfte gab, die sich aus einem naturgegebenen Eigenwuchs heraus gegen den blutleeren Liberalismus hätten auflehnen können. Selbst ein Henry Ford spricht den jede Bindung ablehnenden Gedanken mit den Worten aus: Geschichte ist Quatsch. Das Wesentliche aber und das Gefährliche an der amerikanischen Entwicklung ist, dass das gesamte jüdisch-puritanisch-liberalistische Ideengut zur Doktrin für die gesamte Menschheit erhoben wurde. Der universalistische Gedanke des Weltstaates, der Freiheit, des Fortschrittes, der Vernunft im Sinne des Rationalismus wird zum Sendungsbewusstsein. Wer sich der USA in der Sache der Menschheitsbefreiung entgegenstellt, ist ein Feind der Menschheit und der Freiheit überhaupt. Dass der USA-Bürger sich damit zum Werkzeug jüdischen Weltherrschaftsstrebens machte, dass das gepredigte Weltfriedensprogramm im krassesten jüdischen Imperialismus mündete, dass der pazifische Menschheitstraum in brutalste Gewalt und Eroberung überging, ist bis zur Zeit nur wenigen Amerikanern bewusst.